Woher soll das Geld kommen? Schuldenbremse und schwarze Null. Der politische Diskurs in Deutschland wurde spätestens seit den 1990er Jahren von der Vorstellung bestimmt, dass Staatsschulden generell von übel seien und zumindest gedeckelt, wenn nicht ganz eliminiert werden müssten. Aus diesem Gedanken wurde die sogenannte Schuldenbremse geboren, die schließlich 2011 ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Artikel 109 schreibt seitdem verbindlich vor, dass der Bund, von engen Ausnahmen abgesehen, pro Jahr nicht mehr als 0,35% des Bruttoinlandsprodukts an neuen Schulden aufnehmen darf. Wenn die Steuereinnahmen also in einem Jahr voraussichtlich nicht reichen, um alle geplanten Projekte zu bezahlen, darf der Bund sich zwar Geld leihen, aber nicht mehr als 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, also des Gesamtwerts aller Waren und Dienstleistungen, die die deutsche Volkswirtschaft zuletzt im Jahr produziert hat. 2019 hätte die Schuldenbremse zum Beispiel neue Schulden von 12 Milliarden Euro erlaubt. Die Regelung der Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt, dass der Bundestag in Krisenzeiten die Obergrenze für neue Schulden aufhebt. Er muss jedoch zugleich einen Plan aufstellen, wie diese neuen Schulden konjunkturgerecht zurückgezahlt werden. Der Bundestag machte von dieser Möglichkeit wegen der Folgen der Corona-Pandemie und danach wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine Gebrauch. So nahm die Bundesregierung 2022 neue Kredite in Höhe von rund 115 Milliarden Euro auf, deutlich mehr als die Grundregel der Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt. Die Ausnahme von der Schuldenbremse ergibt Sinn, denn in Krisenzeiten ist die feste Deckelung neuer Schulden nicht hilfreich. Hätte der Bund die Folgen der Corona-Pandemie nicht mit Milliardensummen abgemildert, beispielsweise für großzügige Regelungen zur Kurzarbeit, hätten die Lockdowns Millionen von Entlassungen nach sich gezogen, was erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursacht hätte. Doch schon seit 2023 hat die Ampel die Schuldenbremse wieder scharf gestellt und will so zur alten Dynamik zurückkehren. Wenn's brennt, geben wir Geld aus, um den Brand zu löschen. Ist die akute Krise aber überwunden, wird der Geldhahn wieder zugedreht. Ob das wirklich Sinn ergibt? Noch strenger als die Schuldenbremse begrenzt die schwarze Null staatliche Investitionen. Die schwarze Null beschreibt das Ziel, dass staatliche Haushalte ausgeglichen sind. Der Staat soll also am besten gar keine neuen Schulden machen, sondern pro Jahr nur so viel ausgeben, wie er durch Steuern einnimmt. Dieses Ideal ist zwar keine verbindliche, gesetzliche oder gar verfassungsrechtliche Pflicht, sondern nur ein politisches Ziel bestimmter Parteien, geht aber noch einen Schritt weiter als die Schuldenbremse. Während die Schuldenbremse immer noch Neuverschuldung zulässt, wenn auch in stark begrenzter Höhe, muss bei der schwarzen Null der Haushalt ausgeglichen sein. Das heißt, die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht überschreiten. Dieser Fall war in Deutschland 2014 erstmals seit 45 Jahren eingetreten. Bis 2020 wurde eisern daran festgehalten, schreibt der DGB. Zur Begründung wird vielfach darauf verwiesen, wir dürften nicht auf Kosten unserer Kinder leben und ihnen keine Schulden vererben. Richtig daran ist natürlich, dass es in der Regel Geld kostet, wenn der Staat sich Geld leiht. Doch zur Frage, ob sich Schulden lohnen, gehört immer auch der Blick darauf, was wir für das Geld bekommen. Vielleicht sind die auf Kredite zu zahlenden Zinsen gut investiert, wenn wir dafür Ladesäulen an jeder Ecke und Wärmepumpen in jedem Haus bekommen. Vielleicht tun wir unseren Kindern sogar einen Gefallen, wenn wir zwar Schulden hinterlassen, das Geld aber investieren in gerechtere Schulen und eine klimaneutrale Gesellschaft mit vorbildlichem Bahnnetz, CO2-neutraler Industrie sowie einer digitalen Verwaltung. Für den Ökonomen Lukas Haffert beruht die suggestive Kraft der schwarzen Null weniger auf ökonomischen Erwägungen. Der ausgeglichene Haushalt scheine vielmehr vor allem eine psychologische Wirkung zu haben. Unter einem ausgeglichenen Haushalt können sich alle etwas vorstellen, während die Deutschen seit Jahrzehnten mit Schulden nichts Gutes verbinden. Das dürfte auch etwas mit dem bis zur Groteske verzerrten Bild der schwäbischen Hausfrau zu tun haben, die angeblich nur ausgibt, was sie zuvor angespart hat.